from nothing. You don't need to tell a word. Live. Mayday 2002 mit Paul von Dyk. Live aus der Westfalenhalle Dortmund.